fahre blind durch den Abendwind. Es fühlt sich an, als ob die Welt mich in die Arme nimmt. Keiner sagt wohin in diesem Labyrinth, weil die kleinen Nettigkeiten nur Fassade sind. Weißt du, woher ich komm? Weißt du, wohin ich geh? Ich hab dir was gemalt, kannst du die Bilder sehen? Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Immer weiter, doch mein Akku ist fast leer. Yeah. 3 Millionen Meilen geh ich schon den Weg. Alle waren sich einig, dass ich niemals überleb. Die Straßen hier sind steinig, ich weiß, wovon ich rede. Doch solange die Sterne scheinen, ist es noch nicht Zeit zu gehen. Ich hab dir ein Schloss gebaut, es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm. Dinge, die von außen strahlen, sehen oft anders aus von innen. Ich hab mich so oft getäuscht, doch jetzt weiß ich, wer ich bin. Weiß, woher ich komm und auch wohin. Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheiter. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter. Yeah, bei 85.310 Steinen auf meinem Weg hab ich aufgehört zu zählen. Abstand, ich muss durch den Tunnel in die Zukunft blicken. Wo man nix verloren hat, wird man nix Gutes finden. Wow, hier gibt's nix zu staunen. Zigtausend draußen haben an mich nicht geglaubt. Kaum dreh ich Runden und schon winken die Schlangen. Doch was ich will, ist dein Hallo, ohne Hintergedanken. Ich erkenne ein falsches Lächeln, hab's 10.000 Mal gesehen. Will jemand nur mein Bestes, hör ich Alarmsirenen. Ob bei Hinterhofgeschäften oder auf Etage 10. Herzen können sprechen, es ist klug, sie ernst zu nehmen. Ich hab dir ein Schloss gebaut, es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm. Dinge, die von außen strahlen, sehen oft anders aus von innen. Ich hab mich so oft getäuscht, doch jetzt weiß ich, wer ich bin. Weiß, woher ich komm und auch wohin. Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheiter. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter. Ich erkenne deinen Zorn, denn als die anderen im Aufzug saßen, haben wir die Treppen genommen. Besser bleib, wo du bist, denn auch aus 100 Meilen erkenne ich deinen neidischen Blick. Vergiss die anderen, sie sind gegen uns. Ich ließ über so viele Dinge Gras wachsen, dass ich langsam wieder mähen muss. Auf diesem Weg sind so viele gescheitert, doch mein Ziel ist jetzt greifbar. Bis hier und noch weiter, auch wenn ich denk, dass ich scheiter. Bis hier und noch weiter, denn ich weiß, du bist bei mir. Ich roll die Steine aus dem Weg, bis da eine Pyramide steht. Bis hier und noch weiter, bis hier und noch weiter.